1. Wo wissen namlich, dass wir ein Uges Haus im Himmel besitzen, das von Gott geschaffen wird, falls uns hier irdisch Behausungsestort werden sollte. 2. Aus diesem Grund suften wir wolle Verlingen Danach, imit uns hier himmlischen Wohnung überkleidet zu werden, im vollkommen geborgen zu sein. 3. Wenn wir dies himmlisch Hull ansehen, werden wir sicherstellen, dass wir nicht nackt oder schutzlos dastehen. 4. Solange wir in diesem irdischen Körper leben, empfinden wir ein schwer Last, die wir nicht einfach sterben, sondern durch das Uige Leben verwandelt werden mochten. 5. Gott selbst hat uns auf diesen Zustand vorbereitet und uns als verbindliches Unterfand seinen Geist verliehen, der uns dies Zukunft garantiert. 6. Dieshalb sind wir stets zuversichtlich, obwohl uns bewusst ist, dass wir fern vom Herrn leben, solange wir in diesem physischen Körper verweilen. 7. Unser gesamtes Leben wird gegenwärtig durch den Glauben bestimmt und nicht durch das, was wir imit unseren Augen sehen können. 8. Wir bleiben jedoch mutig und hegen den aufrichtigen Wunsch, diesen Körper zu verlassen, im statt dessen dauerhaft bei dem Herrn zu Hause zu sein. 9. Aus diesem Grund setzen wir als Darren, im zu gefallen, ganz gleich, ob wir noch hier auf der Erde leben oder bereits bei ihm sind. 10. Wir müssen nämlich alvor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, damit jeder die entsprechende Vergeltung für sein Taten waren des irdischen Lebens erholt, unabhängig davon, ob es eigut oder bös waren. 11. Die wir die erfurcht vor dem Herrn kennen, versuchen wir, Menschen zu übersuchen, Gott hingegen kennt uns hier waren absichten bereits vollkommen und ich hoffe, dass dies auch für EU Aguissen erkennbar ist. 12. Wir mochten uns nicht ernüt selbst empfehlen, sondern euch ein Gelegenheit geben, stolz auf uns zu sein gegenüber jenen, die nur auf Außerlichkeiten achten. 13. Sollten wir jemals den Eindruck erwecken, den Verstand verloren zu haben, geschieht dies für Gott, wenn wir jedoch besonnen handeln, tun wir es für euch. 14. Die Liebe von Christus bestimmt unser gesamtes Handeln, die wir zu der festen Überzeugung gelangt sind, dass einer für all gestorben ist, woraus folgt, dass sie all gestorben sind. 15. Erstarb für all Menschen, damit diejenigen, die nun leben, nicht mehr für sich selbst existieren, sondern für den, der für sie gestorben und wieder auferweckt worden ist. 16. Infolgedessen beteilen wir niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstaben, selbst wenn wir Christus früher einmal so betrachtet haben, tun wir dies jetzt nicht mehr. 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, stellt dies ein wollig neue Schöpfung dar, das alt ist vergangen und etwas neues ist entstanden. 18. Dies als get von Gott aus, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns die Verantwortungswahl aufgab der Versöhnung übertragen hat. 19. Gott war in Christus gegenwärtig die Welt imit sich zu versöhnen, indem den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns die Botschaft der Versöhnung zur Verkündigung anvertraut. 20. Wir treten daher als Gesandte in Christi Stell auf, als ob Gott selbst durch uns mahnen Word, und bitten euch im Namen von Christus, lasst euch imit Gott versöhnen. 21. Gott hat denjenigen, der wollig one Sunday war, für unser Sunday gemacht, damit wir durch die Gemeinschaft imit im die gerechte Keep Gottes Erlingen können.